Folge 54. Tapetenwechsel. Das Vorwort. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 54 des wunderbaren Langeweile-Podcasts. Ich habe jetzt im Moment wirklich überhaupt nichts Tolles, was ich sagen kann, aber ist nicht so schlimm. Gerne übernimmt mein Partner. Hi. Hi. Deswegen übernimmt ab sofort jetzt mein wundervoller Partner, Jona. Hi. Partner, ja, genau. Oh Gott. Partner. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt so weit gehen würde, uns als Partner zu bezeichnen. Du bist mein Podcast-Partner, mein P-Partner. Der PP, Podcast-Partner, ja. Stimmt. Ich war eben in der Bahn, das kann ich ja direkt schon mal loswerden, und da habe ich einen Typ gesehen, mit einem iPhone X, ne? Gutes Handy, teures Handy auf jeden Fall. Ist das das aktuellste? Das ist, glaube ich, das aktuellste, ja. Stand. Also auch ziemlich teuer, ich glaube 1000 Euro oder sowas, ich weiß nicht genau, irgendwie so um den Dreh. Und wer hat, der hat. Ja, und was er hatte als Schriftart auf dem gesamten Handy war Comic Sans. Ja. Nein! Doch, du kaufst dir ein verficktes iPhone X. Und was haust du da für eine Schriftart drauf? Comic Sans oder Comic Sans oder keine Ahnung, Comic Sans. Aber Comic Sans, das war wohl ganz cool in der dritten Klasse, als man so seine ersten Präsentationen gehalten hat. Aber ey, nee, sorry, tut mir leid. Ja, das hat mir den kompletten Tag einfach ruiniert. Es ist, als würdest du dir ein fucking Cabrio kaufen und packst da Wandtattoos ran oder so, keine Ahnung. Comic Sans, das Wandtattoo von Word. Ja, tatsächlich. Aber ich hatte gehört, dass der Erfinder dieses Schriftzuges, dass er richtig stolz auf seine Erfindung ist. Und dass er dann bei Twitter auch. Doch, dass er bei Twitter auch immer das mega krass und mit ganz viel Selbstvertrauen verteidigt, dass er das dann erfunden hatte. Und er kann es überhaupt nicht verstehen, wenn Leute diese Schrift halt einfach nur abgefuckt und scheiße finden. Naja gut, aber auch auf etwa, also auch so einen kollektiven Hass auf sich zu ziehen, ist ja auch eine Leistung. Also da kann man ja auch im Prinzip, man hat vielleicht nicht das Richtige bewegt in dieser Welt, aber immerhin hat man irgendwas bewegt. So, das ist ja auch schon mal ganz gut, oder? Irgendwo muss man anfangen, überhaupt kein Problem, ja. Jonah. Aber hast du auch schon, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier gerade schon bei Schriftarten oder sowas sind, ich habe früher immer richtig oft bei Word und sowas, konntest du dir auch so, oder das hat vor allem mein Vater immer gemacht. Der hat immer bei Word sich so Geburtstagskarten gestaltet oder gestalten lassen im Prinzip. Weil du, weiß nicht, was machst du da? Da gehst du auf Layout, wählst da irgendwelche Geburtstagstorten und Luftballons aus als Hintergrund und dann schreibst du da irgendwas mit Comic Sans oder was auch immer dann für eine Schrift dann da darin. Alles Gute, noch irgendwie komplett falsch geschrieben. Am besten noch nach dem oder vor dem Ausrufezeichen noch eine Leertaste oder sowas. Oh, ja, aber das. So das schreibt auch übrigens die AfD, habe ich richtig oft schon gesehen, dass die einfach nach dem oder vor dem Ausrufezeichen noch so eine Leertaste setzen. Da denke ich mir auch, wow, Leute. Ich wollte gerade sagen, so dieses Comic Sans Einladungs-Dingsbums, dass es so traurig ist, das ist immer noch aktuell. Auf jeden Fall. Jeder, der schon mal PowerPoint oder Paint in der Hand hatte, der weiß. Irgendwo haben wir da alle angefangen. Ja, also ne, ich meine, ich kann mich da jetzt nicht für unschuldig dann irgendwie befinden. Ich habe auch ganz viel Comic Sans früher mal gemacht, weil das ja anscheinend wohl die beste Schriftart ist, die es überhaupt gibt. Aber irgendwann merkt man halt, dass es halt so coole Evergreens wie Arial oder Calibri gibt. Und dann, ja, stimmt. Weiß man geht aber einfach weiter. Glaubst du, der Typ hat das vielleicht auch ironisch gemacht? Also so ironisch Comic Sans benutzen, das geht ja auch. Also das könnte ich mir zumindest, ich könnte es mir vorstellen in der heutigen Jugend. Ja, aber das ist dann, wie wir so oft hier schon drüber geredet haben, es wird aus der Ironie ganz, ganz, ganz, ganz schnell purer Ernst. Ach, und man hat einfach dann die Ironie vergessen. Das und ist so wie wenn du in einer Beziehung anfängst, auf einmal ironisch Schatzi zu sagen, einfach direkt Beziehungsschelle. Oh, Beziehungsschelle. Ja. Ey, ich habe mir komplett einfach mal, mir war ein bisschen langweilig am Wochenende. Und ich nutze das Vorwort jetzt hier einfach eiskalt aus. Eigentlich wollen wir ja hier immer nur so ein bisschen reinkommen, ne? Aber da kann man ja auch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe nämlich mir einfach mal, und ich weiß nicht mehr warum, ich habe mir komplett meine Haare abgeschoren. Oh ja, das habe ich gesehen. Das wollte ich dich auch noch fragen, was jetzt Sache war. Erklär dich bitte. Sag mal ich bitte eben kurz, so, beschreib dich mal vorher, nachher. Also. Beschreib dich mal vorher. Wie würdest du dich beschreiben, so deine Haare? Meine Haare. Ja, also ich bin rothaarig, muss man wissen. Mhm. Ne? Okay. Wobei, ich habe jetzt auch, also als ich sie abrasiert habe, auch gesehen, so rot sah das jetzt gar nicht aus. Also, das sah tatsächlich, als es dann im Bad lag, noch mal ein bisschen bräunlicher aus, irgendwie die Haare. Keine Ahnung, ob sich da was verändert hat während des Herunterfallens. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rothaarig, recht, ja, so normal mittellanges Haar. Naja, also kurzes Haar im Prinzip. Und immer schon, weiß nicht, Probleme mit der Frisur, so irgendwie, ne? Eigentlich war ich immer so zufrieden jetzt auch in den letzten Tagen, aber trotzdem musste halt immer auch so viel machen und Haare waschen und dich dann doch irgendwie kümmern darum, dass das einigermaßen irgendwie in Ordnung aussieht oder sowas. Und dann dachte ich mir halt irgendwann, gut, ich will eh wissen, wie das aussieht, wenn ich keine Haare mehr habe, weil ich weiß, dass dafür gibt's App, dafür gibt es mittlerweile Apps. Ich habe mir solche Apps runtergeladen. Es sah nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es sieht jetzt auch nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem, deswegen musste ich es ja einmal probieren. Ich dachte halt, wenn ich die abrasiere, dann sehe ich aus wie Aaron Paul aus Breaking Bad. Aber nein. Wenn du jetzt schon einsiehst, dass du nicht so aussiehst, aber ich sag's gerne noch einmal quasi. Ich sehe aus wie Walter White von Breaking Bad. Nach der Krebsbehandlung. Ja. Nein, eigentlich siehst du aus, also ich fand's vorher eigentlich gar nicht so schlimm, ne, muss ich zugeben. Also ne, rote Haare, ne, gibt's immer Minuspunkte, aber an sich, ne, eigentlich ganz normal. Und als ich dann die Instagram-Story von dir gesehen hatte, dachte ich schon so, oh nein, nächstes Bild, oh nein. Und dann kam quasi der Full Release to the Public. Da musste ich eigentlich eher so daran denken, dass du vielleicht so ein weichgespülter Hooligan bist, der so in den 90er Jahren in England noch so ein bisschen hängen geblieben ist bei Norwich City und da die Mannschaft anfeuert bis zum Tode, aber eigentlich geht es nicht ums Fußballspielen, sondern um das, was neben dem Platz passiert und was vor oder nach dem Spiel passiert, nämlich das Prügeln. Aber im letzten Moment geguckt, der Film. Genau. Klassiker. Aber im letzten Moment, kurz vor der Schlägerei, da sagst du immer so, oh nee, tut mir leid, ich habe Magenkrämpfe, oh, Bein tut weh, ich habe ganz, ganz, ganz schlimm Hautausschlag. Könnt ihr vielleicht schon vorher prügeln? Ich muss heute mal aussetzen, tut mir leid. Und dann bist du trotzdem irgendwie doch part of the boys. Aber wie kommst du dazu, das ist so, warum weichgespült? Also ich meine, so rote Haare sind ja auch, ist ja auch was Freches, ne? Also wenn ich irgendwo einen Rothaarigen sehe, dann denke ich mir direkt so ein dummer Frechdachs. Kleiner Frechdachs, ey. Das denke ich mir. Dabei bin ich ja selber rothaarig. Aber vielleicht auch genau deswegen. Sagen wir so, weißt du, wann es bedrohlich aussehen würde bei dir? Wenn du 1,90 Meter groß und 1,90 Meter breit bist. Ungefähr sechs Monate McFit. Bizepsumfang von ungefähr 50, mindestens 45. Und machen wir uns nichts vor. Das ist weder bei mir noch bei dir der Fall. Und deswegen halt eher so, ja, ein verkappter Hooligan. Ja, na gut, Aaron Paul ist jetzt auch nicht krass durchtrainiert insofern, aber der ist halt krass sexy, ne? Da kann man auch nichts. Der hat Augen wie ein Reh. Der hat auch die Augen, der hat die Augen. Ja, Augen wie ein Reh ist tatsächlich der so. Der hat die Augen, der guckt dich an und du bist nackt. Ja. Also ist einfach so. Ich weiß, also ich trage jetzt halt sehr viel Cap, tatsächlich. Aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran, ne? Sagen wir so, es ist halt aber auch, es hat viele Vorteile, ja. Ne? Also zum einen, wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, eine Bank überfallen hättest oder ähnliche Verbrechen begangen hättest, jetzt siehst du erstmal anders aus, ja. Die Leute erkennen dich jetzt nicht sofort und du sparst dir auch morgens wahrscheinlich recht viel Zeit, oder nicht? Also was Pflege angeht. Ja, ein bisschen, ne. Muss ja die Haare nicht mal waschen, aber dafür konzentrierst du dich, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen mehr dann auf andere Details. Weil das Gesicht muss jetzt natürlich sitzen, ne? Also du kannst es jetzt nicht mehr irgendwie ablenken mit Haaren. Was ist im Moment so der Zwischenstatus von deinen Augenbrauen, die du mal abrasiert hast? Ist nachgewachsen. Dann habe ich gestern Abend habe ich gesehen, an den Seiten habe ich es noch nicht richtig abrasiert. Da musste ich nochmal nachrasieren. Hab nachrasiert, aber wieder mit dem falschen Aufsatz drauf. Und einfach wieder die komplette Seite weg. Und spätestens jetzt muss ich halt verarschen? Nee, es ist wirklich so. Also es ist nicht, also es ist schon ein bisschen dumm. Man sieht es auch ein bisschen, aber ich weiß nicht. Es geht noch, aber keine Pflaster muss ein bisschen getragen werden. Noch ein Grund mehr, gerade Cap zu tragen. Naja, so viel zu meiner Aussehsituation momentan. Für mehr Details folgt mir auf Instagram. Generell, Leute, macht mal was. Folgt ehrlich, uns, wir sind lustig, wir sind ganz lustig, wir müssen ganz viel lachen, wir sind lustig, hallo, wir sind lustig. Jetzt natürlich nicht, aber Ich sehe doch da draußen, dass da draußen auch zumindest der ein oder andere ist. So, dann könnt ihr auch nicht, dann könnt ihr euch nicht irgendwo ins, im Gebüsch verstecken, sondern müsst auch mal ein bisschen was machen. Das ist hier auch nicht, das ist ein interaktiver Podcast, falls ihr das nicht gecheckt habt. Das war nämlich das Konzept von Anfang an. Der interaktivste Podcast der Welt. Aber ist, also anscheinend haben wir das irgendwie schlecht kommuniziert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja. Genau, schreibt eine E-Mail. @tollerThorsten bei Twitter und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, oder? Wir blättern das Buch auf, ja, es geht los. Der Langeweile-Podcast Folge 54, Tapetenwechsel. Kapitel 1, Fehleinschätzung. Thorsten, ich hab wieder Scheiße gebaut. Noch mehr als nur mir meine verfickten Haare abzuschneiden. Warte, hast du dich aufgeregt oder hast du dich gestreckt? Ich war mir gerade nicht ganz sicher. War eigentlich so ein Zwischending zwischen, ich konnte mich noch nicht entscheiden, zwischen Aufregen und Fremdscham und dann war das noch so ein bisschen so. Ja, es ist so ein bisschen, also Scham ist es bei mir auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen. Ich war im Hauptbahnhof und da war so ein... In Leipzig? In Leipzig, genau. Und da haben die auch so einen Obstladen, so. Oder halt, also da kannst du dir, weiß nicht, da kannst du dir auch irgendwie Kartoffeln holen, solche... so Kartoffeln to go mit irgendeiner Quarksoße oder sowas, muss ich irgendwie irgendwann mal eigentlich ausprobieren. Aber auf jeden Fall haben mich da Kirschen angesprochen und dann stand da halt so 100 Gramm für 1,50 und die waren halt schon verpackt. Also das war schon so eine kleine Pappkarton-Ding, ne? Aber jetzt nicht so eine Pappschale. Ja, genau, so eine Schale. Also nicht groß und da waren halt ein paar Kirschen drin. Und dann dachte ich mir, okay, gut, nehme ich mal ein paar mit. Geh dann vorne zur Kasse und gib der Kassiererin da die Kirschen. Die wiegt die und auf einmal waren es irgendwie keine Ahnung wie viel Gramm und ich musste der 8 Euro geben. Und dann bin ich auch nicht, also dann bin ich auch so dumm und sag nicht, habe ich mich verguckt. So, ich dachte, das wären irgendwie 1,50 und für 150 Gramm. Ich dachte, das wären 150 Gramm, sorry, ich bin dumm. So, nee, ich habe halt gedacht, ja, hier haben sie 10er. So, und hab mir da einfach, für 8 Euro habe ich mir einfach Kirschen gekauft, ey. Letzter, hast du 10 Euro glatt gemacht, oder? hier stimmt so. Aber hast du wirklich? Nee, habe ich nicht, tatsächlich nicht. Das wäre ja noch geiler gewesen. Ja, das stimmt. Aber sie hat mir tatsächlich... Also in dem Moment einfach alles auch verkaufen können. So, also das hätte auch ein Kirsch-Abo oder sowas auf einmal sein können, dass ich jetzt jeden Monat Kirschen zugeliefert bekomme für 10 Euro. Und selbst da hätte ich gesagt, ja, das, genau das wollte ich. So, das ist das, was ich wollte. Es ist, mir fehlt es einfach an Rückgrat. Ich weiß nicht wieso. Und das Ding, ich habe auch sogar einige Kirschen davon nicht gegessen. So, ich habe ein paar habe ich weggeschmissen, weil die einfach zu lange hier rumstanden. Weil ich wollte ja gar nicht so viel, also ich wollte gar nicht so viele Kirschen. Ich wollte nur ein paar. Und was hast du jetzt mit den Kirschen gemacht? Ich habe die gegessen. Alle? Ja, also fast alle so. Halt, ein paar halt nicht. So. Ey, dann hat sich's aber doch im Endeffekt ja gelohnt, oder nicht? Kirschen für 8 Euro. Ich habe die später nochmal bei Aldi gesehen und da hatte eine noch größere Verpackung, hat 1,50 gekostet. Aber ey, du hast aber mit Sicherheit Obst aus der Region gekauft, oder? Ich weiß es, nee. Das war halt einfach, es war am Hauptbahnhof. So, keine Ahnung, ob das aus der Region war oder nicht. Ich weiß nur, dass es fucking teuer war. Jona. Ja. Ich kann meine Miete gar nicht mehr bezahlen wegen den Kirschen, ey. Aber gut, dass du dir so eine Finanz-App geholt hast, damit du jetzt ein bisschen besseren Überblick hast über deine ganzen Sachen. Auch nicht schlecht. Kirschen erstmal eintragen, ja. Aber hast du denn generell irgendwie so Probleme mit Geld? Also wir hatten im Vorgespräch immer so ein bisschen drüber geredet, was jetzt Sache ist. Und du schreibst ja bald deine Bachelorarbeit und so. Und wir sind ja alles arme Studenten. Und dann hattest du jetzt quasi als Lösungsansatz erstmal den Peter Zwegert. Der hatte keine Zeit und deswegen hast du dir die Peter Zwegert-App runtergeladen, um so ein bisschen Überblick zu haben über deine Finanzen. Hat es denn schon was gewirkt oder hast du generell Probleme damit, 4K, Jona? Nee, also wollte ich gerade sagen, hey, ganz ehrlich, Geld? Nein. Also habe ich keine Probleme mit. Das ist Cashflow, sage ich dir nur. Cashflow. Wie lange hast du die App denn schon? Hat das irgendwie schon Auswirkungen gezeigt oder? Ich habe sie seit gestern. Okay. Also noch nicht ganz so viel, nee. Ja, okay. Ich muss auch erstmal meine Shareholder darüber informieren, dass wir jetzt ein neues Businessmodell haben. Und dann mal gucken, was wir mit den 4K so noch alles anstellen werden. Wahrscheinlich ausgeben. Apropos Unterdruck nachgeben. Das hat keiner irgendwann gesagt. Warum, apropos Unterdruckdach? Ja, das war bei dir, das war eine Drucksituation. Du hast die Kirschen gesehen und dann. Sie hatten eine Waffel in mein Gesicht gehalten. Das war vielleicht noch ein wichtiges Detail, was ich vergessen habe zu erwähnen. Die Waffeln. Nein, eine Waffe, ach egal. Ach, Waffe. Einfach akustische Fehlinterpretation, einfach den Gag komplett ruiniert, ey. Danke sehr, Thorsten. Danke. Apropos unter Druck stehen. Ja. Es ist schon ein bisschen länger her, da bin ich Bus gefahren. Wie so oft. Ich meine, ich glaube, 2000% unserer Geschichten, die haben irgendwas mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun. Ja. Entweder kommen sie darin vor, entweder sind sie der Grund, warum die Geschichte entstanden ist, oder sind sogar quasi die Hauptdarsteller in der ganzen Sache. Nee, ich bin Bus gefahren und hatte dann, also ich höre dann ganz oft immer Podcasts oder irgendwie Musik oder so, auf jeden Fall irgendwie Beschallung in den Ohren und dann ist man meistens auch nicht so richtig so bei der Sache. ASMR? Nee. Ist das deins? Nein? Nee, das ist, ich habe das, oder ich muss zugeben, ich habe es noch nie irgendwie mir angetan. Also maximal vielleicht 30 Sekunden bei YouTube und dann gedacht, das ist schon ein bisschen komisch und dann einfach weitergeschaltet und mir meine Pornos halt reingezogen. Also das musst du halt auch mit Kopfhörern hören, ne? Mhm. Und dann kribbelt es auch so. Also auch nicht nur in den Ohren, es kribbelt halt dann überall, wenn es bei dir funktioniert. Ja, nee, also bin ich wahrscheinlich, wie sagt man, nicht inkontinent, impotent. Ich bin impotenter ASMR-Hörer. Meine Ohren sind impotent. Genau, impotente Ohren, tut mir leid. Nee, ich war auf jeden Fall dann in der Bahn und dann so in meiner ganz eigenen Welt und gar nicht so richtig mitbekommen, was so Sache ist. Und dann einmal so kurz hochgeschaut vom Handy und dann gesehen, alles klar, okay, auf Stopp gedrückt. Und dann aber direkt 2 Sekunden später gemerkt, das ist ja gar nicht meine Haltestelle. Das ist ja eine Haltestelle zu früh. Und dann hatte ich den Druck, scheiße. Das ist diese ganzen Gedanken, die auf einem dann durch den Kopf gehen, so scheiße, erstmal hast du eine Schuld gegenüber dem Busfahrer. Du hast ja Stopp gedrückt und ja. Der ne, muss ja dann quasi halten, weil du Stopp gedrückt hast. Dann denke ich mir so, scheiße, willst du jetzt gambeln und darauf hoffen, dass andere Leute aussteigen? Kacke, das geht ja auch nicht. Aber wenn quasi keiner aussteigt und du Stopp gedrückt hast, dann haben wegen dir alle Leute im Bus, ja, alle mit Sicherheit 20 Sekunden ihres Lebens einfach verwirkt. Also mindestens, wenn nicht sogar eine halbe Minute. Und deswegen bin ich dann als guter Deutscher einfach dann ausgestiegen an der Haltestelle, wo ich Stopp gedrückt hatte, obwohl ich gar nicht aussteigen musste. Aber es ist tatsächlich auch die bessere Lösung, weil das ist schon öfter, also das hört man ja immer wieder, wenn irgendwelche Leute auf so Knöpfe draufdrücken und dann steigt halt keiner aus und dann willst du nicht wissen, was mit dem Busfahrer dann teilweise passiert, wie die abgehen können, ne? Wenn die einen dann richtig rumschreien und so, hey, was soll das? So, wer drückt da und geht nicht raus? So, wenn ich das noch einmal sehe. Das ist doch, also das haben wir alle, hat, glaube ich, jeder schon mal mitbekommen, dass Busfahrer irgendwie ausgerastet sind. So, also insofern auch eine Art von Selbstschutz, einfach dann, deine eigene Stupidität zu folgen und einfach rauszugehen. Ja, oder halt die Leute, die um dich herum, ich meine, Leute sehen ja, dass du Stopp drückst, ja, ne, also die gucken dann ja und wenn du nicht aussteigst, dann kriegst du halt direkt schon die Repressalien. Direkt zu spüren, nicht nur, also der Busfahrer, der kommt wahrscheinlich, der stellt sich hinten an und schlägt dich dann zusammen, aber erstmal werden dann die um dich herum, die Fahrgäste, die werden dann erstmal ins Gericht mit dir gehen, ja, und dich dann rausläufen. Und ich bin dann einfach ausgestiegen und ich hatte... Hast du auf den Bus gewartet oder was? Nee, also ich war jetzt nicht keine Welt, also ich würde jetzt sagen, anstatt 10 Minuten zu laufen, bin ich dann so 15 dann gegangen, also war nur eine Bushaltestelle, jetzt irgendwo nicht mitten in der Pampa oder so, sondern also... War halt nur eine Haltestelle, aber trotzdem, das war mir zu viel. Da bin ich nie so richtig mit klargekommen. Musste ich erstmal aussteigen. Ich bin mal mit der Bahn gefahren und also besoffen nach Hause. Klassiker. Und bin dann halt eingepennt in der Bahn. Und als ich wieder aufgewacht bin, habe ich gehört, wie ich gerade an der Haltestelle vorbeigefahren bin, wo ich halt aussteigen wollte. Aber in die andere Richtung. Also in die. Ach, du bist schon doppelt gefahren. Ja, genau. Ich bin schon einmal in den Abstellgleis und wieder zurück. Aber normalerweise gehen die doch immer noch so einen Kontrollgang dadurch. Ja, ich weiß es nicht. Oder? Also ich weiß auch nicht ganz genau. War es noch der gleiche Tag? Es war. Ja. Ich habe jetzt nicht 26 Stunden gepennt in der Bahn. Dann muss man von Glück reden. Stell dir mal vor, du bist wie die eine Frau, die hier letztens eingeschlossen war im Flugzeug. Ja, stimmt, letzte Folge, ja. Könnt ihr gerne nachhören. Folge 53 des Langeweile-Podcasts. Nazis ficken. Nazis ficken, genau. Ja. Oder ich glaube, das war sogar die davor, aber auf jeden Fall, wie die eine Frau dann, also keine Ahnung. Nee, es war noch eine davor. Wie weit, egal. Aber mit der Bahn, das heißt ja, ich meine, mit der Bahn ist dann, glaube ich, ja wohl tausendmal schlimmer einzuschlafen als mit dem Bus, weil ich meine, eine Haltestelle ist nicht so weit wie eine Haltestelle mit der Bahn. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Na ja, das ja, ist ja, richtig. Ja. Du, Bäcker, ne? Sie. Ist mir letztens mal aufgefallen. Was für, also so Marktabsprachen und sowas, ne? Die sind ja eigentlich verboten. Die werden ja vom Kartellamt verfolgt, normalerweise. Wenn du sagst, hey, hier so Preisabsprachen, genau. Ja. So. Wir machen das jetzt für einen Euro und dann macht ihr es auch für einen Euro, so, weil das dann einfach, da hat der Kunde keine Auswahlmöglichkeiten mehr und muss das für einen Euro kaufen. So, dann machen wir alle Win-Win-Win-Win-Win, so, außer halt für den Kunden, für den ist es eine Lose-Situation. Und was ist bei den Bäckern los, dass die auf einmal zufällig alle gesagt haben, na, wenn ihr drin essen wollt bei uns, müsst ihr 15% mehr bezahlen. So, was ist da passiert? Echt? Ja. Hä, bei dir nicht, oder was? Ich esse extrem selten, also holy in der shit, Bäckerei. Okay, da hab ich das gerade für dich, glaube ich, also, holy shit, dass du das nicht wusstest. Nee. Ja, wenn du beim Bäcker isst, drinne, also, wenn du es zum Mitnehmen nimmst, kostet es so wie es da steht. Und wenn du halt drin bei denen ist, kostet das 15% mehr. Und das ist bei allen Bäckern mittlerweile so. Hm. Früher war das nur bei ein paar. So, da wusste ich, ah, okay, zum Beispiel in Bremen, da war das früher halt noch nicht so. Aber auch da mittlerweile ist es überall angekommen. Die Nachricht hat sich rumgesprochen. Habe ich noch nie so gehört, muss ich zugeben. Aber ich glaube mir, zu meiner Entschuldigung, ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt beim Bäcker drin gegessen hätte. Also ich kenne das sonst immer nur so bei McDonald's, wenn sie dann fragen, hier zum Mitnehmen oder zum Hieressen, dass ich dann immer sage zum Mitnehmen, weil das kostet die dann nämlich mehr. Weil zum Mitnehmen ist es nämlich 7% Mehrwertsteuer, zum Daheimessen ist es 19% Mehrwertsteuer. Der Endpreis ist immer der gleiche, aber im Endeffekt müssen die dann mehr Steuern zahlen. Ah, Steuern, verpiss dich mit Steuern. Ich will nicht über Steuern reden, weil ich mich damit beschäftigen muss demnächst mal so ein bisschen wegen Freiberufler und so Krams. Aber wenn wir jetzt noch bei Bäcker sind, mir ist nämlich auch letztens, habe ich einen Bäcker gesehen, das war ein Bäcker bei einem Bäcker, der hat da gebacken. Ein Bäcker bei einem Bäcker, der gebacken hat. Genau, und der ist dann in seiner Mittagspause rübergegangen zum anderen Bäcker und hat sich dort die Brötchen gekauft. Wo ich mir auch dachte, wow, wait a second. Ich esse gerade bei dir deine Brötchen, aber wenn du zum Mittag essen möchtest, dann isst du nicht deine eigenen Brötchen, sondern gehst zu einem anderen Bäcker und holst da die Was ist hier los? Warum? Und also das hat mit Sicherheit Gründe gehabt. Also ich sehe jetzt hier eigentlich nur so zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, der guckte, was die Konkurrenz macht, ja, was ist denn so, ich meine, das Backwerk ist ja auch ein Handwerk, ja, wie werden die verarbeitet, hat der vielleicht eine bessere Technik, naja, als ich, kann ich mir da was abschauen? Ist das wirklich ein Handwerk? Ist das nicht so, kriegen die nicht hier so Aufbackbrötchen einfach geliefert, jeden Morgen, deswegen müssen sie früh aufstehen? Ich verteidige so, hier gerade einen ehrenwerten Berufsstand, Jona, und du musst dich jetzt bitte daran halten, okay? Nee, aber ich glaube, er ist halt tatsächlich nicht mehr so ehrenswert, oder? Weiß ich nicht. Hey. Also er ist auf jeden Fall noch nicht ehrenlos. Er ist noch nicht ehrenlos, das können wir, glaube ich, feststellen, oder? No shame on the Bäckerei-Community. Ich kann euch nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich muss da mal vor Ort hinfahren und mir das mal persönlich angucken, Möglich- wie so ein Bäcker aussieht. Möglichkeit Nummer 2 ist natürlich dann, der steckt in jedes Brötchen irgendwie einen Popel von sich rein und weiß dann ganz genau, nee, meine Popel esse ich nicht, die gebe ich nur meinen Kunden. Deswegen gehe ich rüber zu Ewald, der macht das nämlich nicht. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, tatsächlich. Aber es ist, glaube ich, immer noch ein großer Unterschied, ob du jetzt quasi Bäckerangestellter bist in einer privaten Bäckerei oder in so einer Kette, wo halt wirklich nur rumgeliefert wird. Also wo dann frühmorgens dann ein Wagen kommt, der dann da so 2, 3 mega große diese Fahrwagen dann anliefert, die dann da eingebacken werden oder vorgebackene Sachen. Ja, das wollte ich gerade sagen, als ob die noch, die machen doch nichts mehr, oder? Also jetzt kommen wir dich drauf an, bei welchem Bäcker du bist. Also jetzt hier zum Beispiel, ich bin jetzt im Moment jetzt diese Woche wieder in meinem Elternhaus und ich komme ja aus einem ganz kleinen, wunderbar beschaulichen Ort. Kommst du aus La, ne? Und hier haben wir dann auch Bäcker, die quasi nicht Systemkettenbäcker sind, wie auch immer, und die halt wirklich dann alles komplett selbst machen und nicht beliefert werden. Und ist das für mich auf jeden Fall Handwerk. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der großen Großstadt in Leipzig dann ist. Aber wie ist deine Position zu Handwerk. Braucht man es oder braucht man es nicht? Ja, guck mal, guck dir Brötchen an. Sind die so viel leckerer, wenn die per Hand, aber sowas von. Mit einer ekligen Hand, mit einer dreckigen Menschenhand geknetet worden sind oder von einem sterilen Roboter? Okay. Mit Liebe. Würdest du sagen, dass man, wenn man Friseur wird, dass es auch ein Handwerk ist? Ja. Okay. Warum hast du es dann selbst bei dir auf dem Kopf gemacht und das ist dann so verunglückt und so scheiße sieht das dann aus, weil es mit der Hand gemacht ist? Ich bin auch kein Roboter. Aber hätte es einen Roboter gemacht, dann der ist sicherlich besser aus. Das stimmt. Als ich. Aber ich bin auch kein Vergleichswert, weil ich kein Friseur bin. Also ich hab eine Ausbildung gemacht, Baustoffkaufmann. Groß- und Außenhandelskaufmann im Baustoffhandel. Dann habe ich danach auch noch 1,5 Jahre gearbeitet in einem Einzelhandel als Berater im Fliesenfachgeschäft. Und ich habe aus meinem, sag ich mal, meine Eltern haben das Handwerk des Gärtnermeisters erlernt, beziehungsweise haben einen Blumenladen. Wenn du jetzt solche Sachen sagst, wie braucht man das Handwerk noch, dann sag ich dir alles klar. Nee, nicht das Handwerk an sich. Ich meine ja schon die Bäcker. Braucht man noch Bäcker oder können die weg? Auf jeden Fall braucht man noch Bäcker. Ich finde, es gibt nichts Geileres, ja, als wenn du, vor allem wenn du dann noch Bäcker und Konditoreimeister dann irgendwie bei dir in der Nähe hast, wo es einfach morgens, sonntagmorgens so richtig geile, frische, wahrscheinlich am besten noch so leicht warme Brötchen gibt, ja. Ja, Backfactory. Und die pfeifst du dann erst rein und dann hast du erstmal so 2-3 Stunden Ruhe und dann gehst du wieder rüber zum Bäcker und dann holst du dir dann richtig geilen, schönen Bienenstich oder eine Schwarzwälder Kirschtorte oder sowas ähnliches und dann lässt es dir einfach gut gehen. Also, du hast schon gute Argumente, das stimmt. Ich würde nur ein bisschen auch aus dir herauskitzeln, wie du das Bäckerhandwerk verteidigen würdest, damit du es mir nochmal ein bisschen schmackhaft machst. Ah, schmackhaft machen. Ja. Ich sehe die Vor- und Nachteile natürlich. Menschen sind nicht berechenbar. Und so ein, weiß nicht, Backfactory oder sowas, da gehst du rein, holst du schnell ein Brötchen, musst nicht mal in der Kasse anstehen oder sowas. Ey, bei Rewe, ne? Bei Rewe in Bremen haben die keine Kasse mehr, wo du anstehen musst, sondern haben jetzt solche mehrere kleine, wo du das selber scannen kannst. Ich war komplett überfordert. Ich habe gar nichts hinbekommen. Ich musste die Kassiererin rufen, dass die mir hilft, weil ich das einfach nicht gecheckt habe. Da musste der selber mit dem, also allein diesen Scanner in die Hand zu nehmen, da hatte ich schon mal Respekt vor, weil ich nicht wusste, oh, darf ich das gerade überhaupt? Ist das, ey. Verletze ich damit kleine Kinder, wenn ich das in die Augen scanne oder so? Ja, kann alles drin vorkommen, ne? Also man weiß nie, was passiert. So, und dann, also ich war einfach komplett überfordert. Ich weiß auch nicht, ob das so wirklich so viel effizienter jetzt ist. Auch wenn die einfach nur die Mitarbeiter, die haben hier jetzt auch gar keinen Job mehr. Also die stehen halt einfach daneben und passen auf irgendwie so. Das ist jetzt auch nicht, das ist auch für die ein bisschen lame, glaube ich. Ja, die Automatisierung, das ist ganz schrecklich. Ja. Ich hatte das in den USA war das auch quasi gang und gäbe. Da hattest du dann vielleicht noch so 2-3 klassische Bänder, wo dann jemand dahinter saß und das eingescannt hatte. Und dann aber auch eine Armada an Selbsteincheck-Sachen, wo du dann, sag ich mal, so kleinere Sachen, wie, keine Ahnung, dann ist Spätabend-Einkauf, ich brauche unbedingt noch eine Tiefkühlpizza, einmal zack, fertig. Ne? Und dann wird das halt selbst eingescannt und selbst halt quasi alles abgearbeitet. Aber ich stehe dem Ganzen auch so ein bisschen kritisch gegenüber, vor allem, weil es halt, glaube ich, tausendmal. Nee, nicht nur das, es ist mir einfach viel zu kompliziert und viel zu offen. Ich möchte einfach nur meine Sachen aufs Band legen, dann macht es piep, piep, piep, piep, piep. Und dann packe ich sie wieder ein, dann kommt da ein Preis, dann bezahle ich das bar, weil du musstest das wahrscheinlich, oder musstest du das mit Karte zahlen oder konntest du das auch bar zahlen? Ich glaube, man konnte es theoretisch auch bar bezahlen, aber dann hast du da verschiedene kleine Fächer. Du weißt nicht, okay, stecke ich da jetzt meine Kreditkarte rein oder stecke ich da ein Euro-Stück oder rein? Oder meinen Penis. Oder, je nachdem, was auch immer du möchtest, aber nicht alles führt halt dazu, dass du dann deine Produkte auch mitnehmen darfst. Mhm. Deswegen ist es schon sehr kompliziert und ich bin da auch dann eher ein Freund der klassischen Kasse tatsächlich. Ja. Du. Kleine Unterbrechung. Eine winzige Unterbrechung, dann geht's direkt weiter. Kapitel 2. Lauter als die Polizei erlaubt. Ich komme nicht drum herum, mir einfach nur dumme Nachrichten auszusuchen. Also, wer es noch nicht kennt, wir sind jetzt wieder. Ja, gut, das ist auch das Konzept. Ja. Das ist das Konzept der Sendung. Stell dir vor, wir würden hier einfach nur WDR News-Meldungen einfach vorlesen. Ja. Ist ein bisschen lame, ne? Ja, das passt schon. Nee, also für die, die es nicht kennen, wir sind jetzt quasi in dem Kapitel angelangt, in dem wir uns gegenseitig Stories aus der ganzen Welt, aus Deutschland, aus Sachsen, aus Hamburg oder vielleicht auch von Übersee, so wie die Story, die ich jetzt gefunden habe, gegenseitig ganz vorstellen. Genau auf Thorstens Syntax gerade geachtet hat, hat vielleicht gemerkt, dass er Deutschland und Sachsen ganz klar getrennt hat. Das war aber wirklich, ich habe danach aber noch Hamburg gesagt. Na gut. Schnell wieder im letzten Satz wieder zurück aufs Grundgesetz. Genau, genau. Okay. Grundgesetz, ja. Richtet. Gauland-Style. Nee, wir sind jetzt auf jeden Fall, was Weird News angeht, in Missouri, in Kansas City, um genauer zu sein. Und da war die Polizei auf der Suche nach einem Einbrecher. Der Einbrecher, der war schon länger quasi auf der Suchliste von denen und dann hatten sie quasi so ein Hot-Tip bekommen und dann sind sie quasi in so ein Haus gegangen, haben das durchsucht und das Haus war an sich eigentlich leer und dann hat dann der Hund angeschlagen, der Suchhund, der auch noch mit dabei war und dann hat er irgendwann ganz laut gebellt und dann hat sich der Verbrecher leider zu erkennen gegeben. Die haben ihn dann gefunden. Der hat sich dann versteckt in so einem Wandschrank, den sie vorher dann quasi nicht gefunden hatten. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum hat der Hund jetzt auf einmal dann so quasi angebissen, in Anführungsstrichen. Ne? Warum wurde seine Nase aktiviert? Und ich glaube, du hast keine Ahnung von der Anatomie eines Hundes, ja, nicht so wenn du richtig sagst, dass seine Nase aktiviert wurde. Ja, nein, also auf jeden Fall, warum hat er angeschlagen? So, ne? Warum ist der Verbrecher aufgefallen? Und als er dann quasi den Schrank aufgemacht haben, hat es auf jeden Fall der danach gerochen, dass jemand richtig hart gefurzt hatte. Sprich, oh nein. Die werden eigentlich, ja, so wie es aussieht, waren die schon quasi am Einpacken und wollten rausgehen, als der Hund dann angesprungen ist. Ne, als die Nase aktiviert wurde. Und zwar hat der Verbrecher oder der Einbrecher, der hat dann einfach einen fahren gelassen. Das hat der Hund gerochen und lauter als die Polizei erlaubt. Los, Tommy, wir müssen los. Wir müssen schnell hier, wir müssen noch wo einbrechen. Ja, okay, gleich, ich trinke nur noch schnell ein Glas Milch. Ja, ob der jetzt laktoseintolerant war, das konnte ich jetzt so nicht sagen. Also es war jetzt nicht direkt frisch nach dem Verbrechen, sondern der war halt schon länger auf der gesuchten Liste von der Polizei in Kansas City. Ja. Und wegen Flatulenzen. Wegen Flatulenzen, ja, nee. Extreme Flatulenzen. Illegale Flatulenzen. Die neue Show auf CNS, BBC. Illegal Flatulences. Oder wie heißt das nochmal? Das läuft doch immer hier irgendwie mitten in der Nacht bei RTL 2 oder sowas. Den Medical Detectives oder so. True Crime. Die neue Serie von Netflix. Der Mann, der furzte. Nee, aber weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Ich meine, du kannst doch immer auch so einen Furz verkneifen, oder nicht? Warum musst du dann genau in dem Moment dann, ist das so eine Art so, vielleicht war es auch so Alpha-Menschen, Alpha-Männer-Montur gewesen, dass er dann so ein bisschen sein Revier markieren wollte mit seinem Furz, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, man könnte es eigentlich schon verkneifen. Vielleicht auch irgendeine Wette oder sowas, die sie noch am Laufen hatten. So ein halt ungünstiger Zeitpunkt. Oder es gibt doch hier gerade im Internet auch wieder diesen Trend, wenn ich du wäre, dass die einfach so sagen würden, sagen halt random momentan die ganze Zeit, ja, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt da in dieses Waschbecken reinspringen oder sowas. Ne? Ja, wenn ich du wäre, dann würde ich in 5, 6 Häuser einbrechen und dann auf der Flucht mich erwischen lassen, indem ich furze. Oder was? Ja. Vielleicht. Man weiß es nicht. Die Jugend ist crazy. Weißt du, wie alt die waren? Der war so, ja, Anfang 30 stand hier in dem Bericht drin. Also der Typ, okay, der Einbrecher. Der Hund weiß ich jetzt nicht, aber der Einbrecher, der also war so. Also eigentlich Anfang noch 30. Ein intakter Darm. Genau, eigentlich war noch eigentlich alles intakt. Gesetzt dem Fall, dass eigentlich nichts Schlimmeres bei ihm medizinisch ein oder anderen Kaffee ist. Vielleicht zu viel oder sowas. Man weiß nicht genau. Von Kaffee kriege ich immer Bauchschmerzen. Ne? Ich habe das eigentlich immer nur, wenn ich extrem viel, also Milch und Cornflakes, wenn ich so 4, 5 Schüsseln Cornflakes in mich reinpfeife, dann tut's mir leid. Oder auch ganz, das Ding ganz, ist ja auch, ja, ganz, ganz also schlimm. Er war von, ja auch von Burger King, der Big King. Oh Gott, der vegane da so viel Burger. Zwiebel drauf. Oh Gott, oh Gott. Ja. Da müssen awesome. Die sogar immer extra dazu schreiben noch, ne, dass das Flatulenzen auslösen kann. Wenn sie auf der Flucht sind oder falls sie auf der Flucht sind, ja, bitte nicht den Burger. Naja, das Ding Burger ist ja auch, er war ja auch vermutlich nervös, ne? Also das muss man ja auch mit, also deswegen auch no blame for him, so, weil er war halt auch unter extrem Druck. Na, das stimmt schon allerdings. Aber, finde ich, also die wurden dann gefasst und dann, weißt du, hast du noch Sequel-Informations für mich? Weißt du, wie es weiterging? Oder Nee, also das ist jetzt auch ganz frisch, das ist erst vor 3 Tagen passiert. Also er wurde jetzt halt dann festgenommen und dann wird jetzt wahrscheinlich gegen ihn, weil er, wie gesagt, ja halt, der ein gesuchter Verbrecher ist, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwann vors Gericht kommen und dann wird er angeklagt aufgrund der Verbrechen, die er begangen hat. Also vor allem Hauseinbruch waren die Sachen in 5, 6 Fällen. Ey, aber auch Respekt, wenn man sich in so einen Wandschrank verstecken kann und die Polizei einen nicht findet. Also die Polizei ist auch nicht so... Klingt jetzt auch nicht so schlau. Nee, naja. Kommen alle nicht so gut weg bei der Story, glaube ich. Außer nee, der Hund. Irgendwie nicht so ganz. Der Hund, der hat es prima gemacht, ja. Gut. Der hat seine Nase hat richtig aktiviert. Ja, er hatte den richtigen Riecher. So, machen wir weiter. Es gibt, ich habe ein super widerliches Video gesehen. Es gibt nämlich tatsächlich auch ein Video davon. Und zwar, wir sind natürlich, wer hätte es anders gedacht, in Amerika. Oh, Überraschung. So wie jede Podcast-Folge, wenn wir hier irgendwelche News besprechen, immer irgendwie entweder Amerika oder Saarland. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eins von den beiden. Und hier haben wir tatsächlich eine Frau, die hat aus dem Gefrierfach sich so eine schöne Literschale Eis rausgeholt, hat die geöffnet, hat an das Eis dran geleckt und dann wieder zu und zurück ins Gefrierfach. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gesehen. Also es war ja, glaube ich, auch hier so, wie die jungen Leute so schön sagen, so ein viraler Hit im Internet. Das war ein viraler Hit, ja. Das ging richtig ab. Haben alle richtig gefeiert, nicht, sondern die waren alle ziemlich pisst auch im Internet. Verständlicherweise. Also, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch so Bock hätte, so viel Eis zu essen, wenn man die potenziellen Gefahren der Menschen vielleicht bisher unterschätzt hat. Ne? Man wusste, okay, die Menschen haben schon so einiges angestellt, ne? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, verschiedene ZDF-Sendungen mit Schlagerhits und jetzt auch noch Leute, die Eis essen und ja, oder nicht essen. Die Leute, die es nicht essen, sondern einfach nur anlecken und dann zurück ins Gefrierfach packen. Oh. Das ist ja. Und ist da jetzt noch irgendwie was dann mit passiert oder mit der ja. Frau? Die wird auf jeden Fall gesucht. Gesucht. ich habe irgendwas, weiß nicht, irgendeine American News Talk Sendung, wo die halt das immer so richtig krass groß aufziehen. Die meinte, bis zu 20 Jahren könnte die bekommen. What? Was natürlich, ja, ist aber Quatsch irgendwie, ne? Aber wofür also, denn? Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Lebensmittelgesetze, wo es dann heißt. Wegen Eismisshandlung. Eismisshandlung. Einmal den Pimmel zu weit. Wegen Lebensmittelmanipulation. Ja, okay, das macht Sinn. Aber ich meine, muss mir mal vorstellen, keine Ahnung, die hat dann irgendwie so eine. Irgendeine krasse Krankheit, die dadurch übertragen werden kann. Obwohl jetzt ich daran zweifle, dass Bakterien bei so einer Kälte irgendwie lange überleben. Aber alleine die Vorstellung, dass halt irgendwelche Finger oder vor allem auch Zungen dann in deinem Essen waren, ist jetzt gar nicht mal so appetitlich, muss ich zugeben. Das Ding ist, also das kann ja überall passieren. Das kann, also zum Beispiel beim Bäcker, deswegen bin ich auch gegen Menschen in Bäckereien und nur noch Roboter, denn die machen sowas nicht, tatsächlich. Und das waren ja auch erwachsene Menschen, ne? Also Kinder. Wir haben auf diesem Planeten Kinder und die sind noch viel verrückter. Keine Ahnung, was die mit so einem Eis machen. Die benutzen bestimmt nicht ihre Zunge. Die gehen Schritte weiter und machen andere Dinge, mit dem Eis. Ja, das will ich auch nicht. Das ist ganz schrecklich, was die Menschen machen. Und man kann es nicht kontrollieren. Wobei, ich habe gelesen, es soll wohl irgendwie, haben natürlich viele Leute dann Sorgen gehabt. Und man soll das wohl erkennen, ob so ein Eis manipuliert ist oder manipuliert vor allem. Halt angeleckt wurde, indem man guckt, dass das Eis, wenn das in so einem Behälter gefriert, dann entsteht da wohl so ein natürliches Eissiegel irgendwie. Keine Ahnung, ich habe da noch nie drauf geachtet, ob das wirklich stimmt. Aber wenn das wohl irgendwie durchbrochen ist, dieses Eis, dann... Also am ehesten merkt man das doch gerade so bei den meisten diesen Fertigeissachen ist doch noch mal, wenn du den Deckel abnimmst, ist da drüber doch noch mal so eine Plastikschutzfolie, oder nicht? Aber halt auch nicht immer, ne? Ah. Und auch die kann angeleckt werden. Also auch da bist du dir nicht sicher heutzutage. Armes Deutschland, kann sich auf nichts mehr verlassen. Erst die Flüchtlinge, jetzt zittert Merkel und dann lecken die Leute auch noch Eis an. Das geht ja gar nicht. Meine Güte. Nee, wie stehst du denn generell dazu, wenn zum Beispiel, das ist jetzt eher banal, wenn du irgendwie, sag ich mal, bei Freunden bist oder sowas oder ich wollte gerade sagen, da machst du Sport, aber das machst du ja nicht. wenn du irgendwie bei Freunden bist oder sowas und dann das heißt, ey, hier kann ich mal Wasser haben und dann bieten sie dir einfach dann, sag ich mal, die Flasche an, aus denen die schon rausgetrunken haben. Ist das dann kritisch? Kommt auf die Freunde an. Echt? Ja, also ich habe auch nicht so viele Freunde, muss man dazu sagen. Du suchst dir die Freunde nach Trinkbarkeit aus. Ja, naja, wenn die schon so ein bisschen, weiß nicht, du kannst ja auch mit jemandem befreundet sein, aber gleichzeitig wissen, der ist auch ein bisschen ranzig. So, er ist cool, er hat gute Sprüche, aber er müffelt halt auch. So, und da kann man sich dann natürlich überlegen, ja, mache ich das jetzt oder mache ich es halt nicht? Zeige ich ihnen da meine Solidarität oder sage lieber, na, ich hätte lieber ein eigenes Glas. Das kommt ganz auf die Person an. Aber tendenziell bin ich schon, wäre ich schon tatsächlich dabei, ja. Ja, okay, gut. Nee, ach, bei mir ist das überhaupt kein Problem. Also ich habe da wirklich gar keine Angstzustände oder Ekelzustände. Also gerade beim Fußball oder beim Sport, da teilt man sich einfach dann so oder so schon die Trinkflasche. Meistens oder in den meisten Fällen. Jetzt gerade auch hier Sommer und so weiter und so fort. Ist das auch gar nicht mal so cool, wenn man dann sagt, nee, ich will dann nie aus deiner Flasche trinken. Dann verdurstest du halt bei, keine Ahnung, 30, 35 Grad auf dem Platz. Obwohl es jetzt im Moment so nicht ist, aber nee, ich habe da echt kein Problem mit. Was aber viel schlimmer war, das weiß ich, fällt mir jetzt gerade noch auf, früher, da war es dann B- oder C-Jugend, da sind wir nach dem Training, sind wir dann immer in so eine Pommesbude gefahren. Captain Lecker hieß die. Und da gab es das unglaubliche Angebot. Und ich weiß auch nicht, warum die pleite gegangen sind. Das ist eine Frage, die ich mir bis heute stelle. Da gab es eine Wie kann nur Captain Lecker pleite gehen? Ja, das war halt so eine kleine, da gab es drei oder vier Lokale da bei uns im Umkreis. Captain Lecker. Ja, Captain also Lecker. Captain Lecker. Aber auch dann ganz deutsch, nicht mit C-A-P-T Captain, sondern K-E-P-T Apostroph N. Ja. Captain gleich, Lecker. Gleich neben Colonel Fantastisch und Admiral, großartig. Ohne Witz, das war an sich mega lecker. Und die hatten halt auch unschlagbare Preise. Da gab es dann eine Manta-Platte oder einen Hamburger-Teller. Also sprich, entweder Currywurst-Pommes rot-weiß oder Pommes-Hamburger und dann quasi Mayo oder Ketchup als Beilage für 3,20 Euro. Also, und dann auch eine richtig ordentliche Portion. Auch nicht nur diese, keine Ahnung, so abgefüllte Plastikdinger, sondern hat gut geschmeckt. Ne? Also für eine Pommesbude natürlich, weil es keine kulinarische Ergötzung, aber für 3,20 Euro. Ja, ist aber auch schon ein Döner, ne? Also das muss man auch abwägen können. Ja, aber also da hast du mehr. Du hast mehr auf jeden Fall bei der Platte. Also wie so ein voller Teller an Pommes und auch ein großer Burger oder Currywurst dabei. Und es gab immer einen bei uns. Schöne Grüße an, ich nenne ihn jetzt einfach mal Moritz. Schöne Grüße an Moritz. Der konnte nicht teilen und der konnte auch nicht, der wäre quasi eher so Prototyp FDP. Was ich besitze, das besitze ich und das gebe ich auch nicht ab, das wird nicht geteilt. Ja, Der, aber er war frei. Er war frei. Er war vogelfrei und genau. Tolerant. Keine Regulierung, alles super. Der hat sich dann, sag ich mal, eine Manta-Platte oder einen Hamburger-Teller dann bestellt. Hat aber aufgrund dessen, weil er eh nicht so viel Hunger hatte, natürlich nur die Hälfte geschafft. Und wenn dann jemand gesagt hat, ey, kann ich von deiner Portion irgendwie noch was abhaben? So, ne? Nein, das musst du den Profis überlassen. Pass auf, ja, das wäre cooler gewesen. Nein, der hat dann einfach eiskalt, damit keiner mehr da dran gegangen ist, also der hat das auch keinem gegönnt, hat sich dann eine Serviette genommen, einmal richtig reingerotzt und die dann umgekehrt ausgebreitet, nicht zusammengeknüsselt, umgekehrt ausgebreitet auf seinen eigenen Teller gelegt, sodass auf jeden Fall keiner mehr da dran geht. Es ist besser, kein Döner-Teller zu essen, als ein Döner-Teller falsch zu essen. Ja, so sieht das, hat er sich wahrscheinlich früher gedacht. Naja, auf jeden Fall nicht teilen. Und das fand ich dann doch ein bisschen eklig. Das ist dann zum Beispiel für mich dann auch ein bisschen zu viel, was dann angegessenes Essen von anderen Leuten oder Trinken oder sonst irgendwie was angeht. Das stimmt. Das ist schon, also bei Hardcore. Schnotten hört's auf, das stimmt. Bei Schnotter, das ist vorbei. Wobei, kommt drauf an, auf wie es vorher gesalzen war. Aber ja. Tendenziell stimmt das. Kapitel 3: Dem Mülltaucher auf der Spur. So, Thorsten, wie lange gibt es jetzt schon Telefone? Lernfrage. Also, erfunden wurden sie ja von Alexander Bell 1800xx, 150 Jahre vielleicht. Ey, das verwundert mich auch richtig krass, ne? Bis heute, dass einfach dass das 19. Jahrhundert fängt an mit 1800 irgendwas. Also ganz ehrlich, Leute, so schwer ist es nicht, sich da mal irgendwie stringent zu sein und einfach zu sagen, dass 1800 irgendwas ist halt das 18. Jahrhundert. Ich verstehe es. Naja. Was hast du jetzt gesagt? 1900 was? XX? Ich würde jetzt sagen so 150 Jahre, irgendwie sowas, um den Dreh. 150 Jahre Telefon. Und was mich verwirrt und verwundert ist... Nein, ich weiß es nicht. Ah, okay. Aber nehmen wir es mal an, 150 Jahre Telefon. Und was mich verwirrt und verwundert, bis heute kann man immer noch nur Telefonnummern anrufen. Warum sind wir in all den Jahren, 150 Jahre, nicht von der Nummer mal einen Schritt weitergegangen, haben gesagt, ey, wie zum Beispiel bei Internetadressen, wir machen auch einfach Buchstaben. Dass man auch einfach mal Leute, das ist wie so im Internet halt Adressen gibt, wo du, keine Ahnung, dann kannst du einfach Jonas Podcast Partner oder sowas heißt du dann. Ist deine Telefonadresse. Also, dass jeder quasi so ein Login hat. Ja, das ist halt nicht begrenzt auf 0431556, sondern das ist halt dann Jonas verrückte, tolle Telefon oder irgendwie so heiße ich dann. Und das musst, du musst dann halt per Schaltding eintippen. Das wäre doch viel, viel cooler. Also, dass man da nicht mal weitergedacht hat. Warum muss man da aufhören zu denken und nicht mal einfach, als die Menschheit muss doch so kreativ sein, da auch mal ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen irgendwann. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich finde das gar nicht mal so schlimm. Also ich meine, was man sich jetzt nochmal vorstellen muss, ja, zum Beispiel unsere Eltern, ja, die hatten jetzt nicht so einen geilen digitalen Speicher wie wir, wo wir einfach hinschreiben, Jonas toller Podcast-Partner und dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Klar. Und das wird dann auch direkt angezeigt. Die hatten dann noch ganz oldschool dann ihre ganzen Telefonlisten oder ganz geil Telefonbücher, wo du dann erst den Namen und die Nummer dann verbinden musst und dann quasi eintippen darfst. Aber ich finde, das ist eigentlich ein berechtigter Vorschlag von dir. Also ich denke jetzt quasi daran, dass man sich quasi wie so Login-mäßig dann bei Facebook oder sowas dann findet. Wenn man dann quasi nachsucht nach Jonas toller Podcast-Partner, dann hat er quasi den bestimmten Benutzernamen, den er dann zugewiesen bekommt. Und danach findest du dann deine Leute. Also das heißt, du musst dir dann nur noch den Namen von den Leuten merken. Und dann was halt auch nicht so schwierig ist, wie sich irgendeine komplizierte Nummer zu merken. Aber das stimmt, ja. Das mit den, also daher kommt das ja, Telefonnummer. So damals gab es halt nur Nummern. Vor ein paar Jahren gab es halt nur Nummern. Das Alphabet wurde erst später erfunden. das kann man schon nachvollziehen. Du hast jetzt nicht auf hier dieser Wahltaste, da wo du immer so einmal rumziehen musst und dann macht so und dann musst du halt tausendmal Wahlscheibe, genau so heißt das Ding, drum rumdrehen. Das wäre natürlich mit einem kompletten Alphabet vielleicht ein bisschen kompliziert irgendwann. Ohne wissen, wie viel Lebenszeit einfach verloren gegangen ist, wenn du da eine Nummer falsch eingetippt hattest. Aber wohl früher waren die Nummern auch noch nicht so lang wie heute. Wir haben zum Beispiel meine Eltern, ja, die haben immer noch so eine alte Telefonlinie, also beziehungsweise so eine alte Nummer. Ich glaube, wahrscheinlich war das die erste Nummer Deutschlands. Die ist dreistellig. Also du hast dann quasi die Vorwahl von Ort und dann ist die Zahl danach dreistellig. Was ist 110? Das ist genau, es ist 110. Wenn du dann die Vorwahl von La nimmst und dann 110 wächst, dann kannst du draußen, einfach anrufen und dann ganz laut Arschloch schreien. Ja, das ist richtig gut. Mach mal hier einen kleinen Telefonprank an Thorstens Oma. Ja, das wäre richtig lustig. Das Telefon von meiner Oma ist sogar noch länger quasi. Also das ist ganz normal. Noch länger, das ist einfach nur eine 9. Das ist einfach nur 9. Ja, genau, richtig. Nee, aber Wo du gerade meintest, dass wir also was ist denn das für eine negative Einstellung von wegen hier Zeitverschwendung? Also, ich weiß nicht, was du meinst, früher war das halt so, dann hast du halt nicht irgendwie auf der Wahlscheibe drumherum gedreht, sondern hast halt einfach einen zweiwöchigen Tagesmarsch nach San Francisco gemacht. So. Also, das war halt nochmal eine ganz andere Liga. Also, das... Ne? Ja, das stimmt schon. Nee, aber ich denke halt so an meine Frustration. Ne? Und das gilt ja mit Sicherheit auch. Ich meine, früher haben Menschen die Leute sind ja auch gestorben. Sie hatten kein Wasser mehr. Sie mussten sich entscheiden, töte ich mein Kind oder meine Frau. Ja, das ist auf jeden Fall First World Problems. Ich weiß schon, worauf du anspringst. Aber ich denke an meinen eigenen Frustlevel. Ich denke an, keine Ahnung, dann sind die früher irgendwie in den 60er Jahren im Büro gewesen. Und dann mussten sie bei einem Lieferanten oder so anrufen. Und dann, ja, wie geht nochmal die Nummer, Willi? Alles klar. 1, Ding. 8, 9, bvt, 10, 12, bvt. Das fuckt mich jetzt schon ab. Und das dann, recht, ja. Und dann hast du dann quasi bei der nicht 10, 12, sondern 10, 13 dann, oh scheiße, falsch angegeben, nochmal auflegen und den ganzen Scheiß wieder machen. Das stimmt, ja, es ist super nervig. Deswegen bin ich auch sehr froh, heute geboren zu sein, in der heutigen Zeit und nicht damals. Ich bin auch so froh, dass wir beide ungefähr zu der Generation gehören, die quasi noch kein Smartphone hatte, aber dann auch noch eins dazu bekommen hat. Also genau dieser Zwischensprung. Weil wir das noch wertschätzen können, ne? Nö, so generell auch dann quasi diesen ganzen Wandel dann so mitbekommen haben von, also dass wir es von Anfang an mitgemacht haben, die erste Zeit, wo man dann Schüler-VZ-Profil hatte oder MySpace oder was weiß ich und was man für dumme Sachen man da gepostet hat oder seinen Freunden dann geschrieben hatte in aller Öffentlichkeit, was man da diskutiert hatte und die ganzen Fehler, die jetzt quasi unsere Eltern machen, irgendwelche Blumenfotos rumschicken mit irgendwelchen unlustigen Schlumpfwitzen oder sowas. Das stimmt, ja, aber das hast du auch, also hast du halt in jeder Generation gibt's ja, also in den meisten Generationen gibt's ja irgendwelche krassen Technologiesprünge und ich würde auch echt gern einfach nicht jetzt geboren sein, sondern einfach, keine Ahnung, ein paar Jahre später nochmal, wobei, Klimawandel und so kritisch, ne, vielleicht doch lieber jetzt, gerade ist noch eine schöne Zeit, gerade können wir noch ordentlich auf den Putz hauen, ohne dass es irgendwie uns selber betrifft groß, aber es gibt natürlich jetzt auch noch so ein paar Technologiesprünge, zum Beispiel hier Fleisch, was aus Zellen irgendwie künstlich hergestellt wird und so Molekulartechnik. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Lebenserfahrung dann. Das heißt, wir können sagen, okay, wir haben damals noch tatsächlich Kühe per Hand umgebracht und geschlachtet und dann gegessen. Also so würde ich es auf jeden Fall meinen Enkeln erzählen, wenn die später fragen. Was ich denn oder, so oder ansonsten hab. Einfach den Film 2012 zeigen und dann sagen, ey, das haben wir überlebt. Ja, das ist Doku-Film. Das stimmt, ja. Das ist eine ganz gute Idee, ja. Aber also da kommt noch so einiges auf die zukünftige Generation zu. Das glaube ich. Aber womit wir uns ja heute noch beschäftigen, was in letzter Zeit so ein bisschen hart diskutiert wurde und wo wir eigentlich letzte Folge schon drüber reden wollten. Und vorletzte. Wo das, was du vorgeschlagen hattest, ich das war auch nur aus dem aber ja, okay. Über Containern. Mein Lieber. Ne? Also warum hast du das denn vorgeschlagen? Weil überhaupt? Ich dachte, und jetzt, hey, ich dachte halt einfach, das hat eine Menge Comedy-Potenzial. Ich habe keine Ahnung von Containern. Ich habe das nur irgendwo mal in der Doku gesehen, dass irgendwelche verrückten veganen Jugendliche in irgendwelchen Potenzial. können wir das bitte erlauben, damit Jona ein bisschen Comedy-Potenzial entdecken kann? Nee, aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, tatsächlich. Es ist illegal, an Containern von Supermärkten zu gehen und da das ganze Essen, was die da reinschmeißen, was halt teilweise sogar noch verpackt ist und auch teilweise sogar noch haltbar, das halt mitzunehmen und zu essen privat. Das ist halt tatsächlich illegal und viele machen das aber, weil das natürlich eine Lebensmittelverschwendung ist, was ja auch eine gute Sache ist. Also die Lebensmittelverschwendung ist keine gute Sache. Nee, das Essen dann mitzunehmen, um die Lebensmittel zu retten, das ist eine gute Sache. Genau, richtig. Ja, das ist halt so eine Diskussion oder so ein Gesetz von wegen, oder worüber diskutiert wird. Ja, das ist so, weil es so ist, quasi. Das ist eigentlich die einzige logische Begründung, die ich mir aus dieser ganzen Diskussion rausziehen will. Also das ist schon gesagt, genau, es ist halt so, es werden Lebensmittel natürlich, haben sie irgendwann kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr und dann muss der Supermarkt dieses Lebensmittel aus dem Sortiment nehmen. Das ist halt leider so das Gesetz, die können Leuten keine verschimmelten Sachen anbieten. Dann werden die Sachen in Container geschmissen und dann gibt es andere Leute, aus welchen Gründen auch immer, ob sie jetzt obdachlos sind, ob sie einfach generell eine politische Meinung haben, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden dürfen, weil dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch ein bisschen schwammig. Also wenn ich jetzt Knäckebrot habe oder eine Konservendose, die kann ich auch noch einen Monat nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Knäckebrot ist mit seiner Erfindung von Knäckebrot ist das Knäckebrot schon direkt abgelaufen. Also so schmeckt es zumindest, weil es halt einfach komplett trocken ist. Das lag da irgendwie schon 6 Jahre irgendwo rum. So wird Knäckebrot hergestellt, indem man einfach Brot liegen lässt. Genau, aber das ist auf jeden Fall eigentlich so dann so der Gedanke dahinter, dass quasi eigentlich extrem viele Lebensmittel quasi vernichtet werden, aus eigentlich so erstmal nicht sichtbaren Gründen und vor allem, was dabei das Schlimme dann, dass dann quasi die Aktion, dieses Beschaffen aus den Müllcontainern, dass das quasi illegal ist. Und da frage ich mich halt einfach generell so, ob das überhaupt noch so zeitgemäß ist und ob das nicht vielleicht abschieben, Container abschieben. Ja, einfach die Leute nehmen, in den Container rein und dann direkt mit den Containern auf die Müllabfuhr. Meine Meinung. Ja, aber vor allem, weiß ich nicht, aber was gibt's denn für Gründe jetzt, sag ich mal, von dem Supermarkt, der dann quasi in Anführungsstrichen Opfer eines Containerüberfalls wird? Was sind die Sorgen bei dem? Es ist sein Essen, ne? Wenn er das wegschmeißen möchte, kann er es natürlich auch wegschmeißen. Mich würde es auch aufregen, wenn ich sage, hey, sorry, aber ich hab hier Kirschen für 8 Euro gekauft. Ich kann die nicht alle essen. Und dann schmeiße ich ein paar weg und auf einmal kommen da irgendwelche Veganer an und klauen mir meine weggeschmissenen Kirschen. Würde ich auch sagen, verschwindet! Faustwinkend hinterherrennen. Nein, ist natürlich Quatsch. Das ist einfach nur dumm von denen. Also von den Supermarktleuten. Also die können es ja wenigstens irgendwie verschenken. Ja, auf jeden Fall. Und an hier Brot für die Welt oder keine Ahnung, wie heißt das hier? Die lokalen, die Essensausgabe. Ja. Wie heißen die nochmal? Ach. So Tafeln zum Beispiel. Ja, Tafeln, genau die Tafeln, das meine ich doch. Tafeln, ja. Ja. Es gibt auch schon ganz viele, oder wahrscheinlich wird es eigentlich in jeder größeren Stadt irgendwie schon geben. Und wenn es nicht gibt, dann ist das eine Geschäftsidee für euch, da könnt ihr ein Geschäft draus machen. Wenn ihr gut vernetzt seid und gut drauf seid oder so, gibt es dann so Foodwatcher-Apps. Apps. Meine Güte, das ist schon spät. Foodwatcher-Apps. Oh, nee, direkt Disclaimer, größter Scheiß. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal tatsächlich meine Freundin, aber ich war dabei und habe zugeguckt. Und der hat sich so eine App geholt und dann haben wir uns was zu essen geholt von so einem vegetarischen Restaurant hier in der Nähe und das war halt einfach super wenig, das waren einfach nur ein paar Reste, das war kalt, das war matschig, die Gerichte waren einfach zusammengequetscht. Nee, dann reden wir über das Falsche. Nein, ich rede... Was? Hallo? Ich rede davon, dass es... Nee, wir reden über zwei verschiedene Sachen. Ich rede davon, dass es quasi Apps gibt, die sich dann quasi auch die Bäckereien und die Supermärkte, die vor Ort sind, dann, wo sie sich anmelden können. Und dann können die sagen, ey, wir haben die und die Produkte, die können wir euch geben. Und dann fährt quasi einer von dieser NGO dann quasi rum und sammelt die Sachen ein und verschenkt die dann quasi an die Tafeln. Also die sind quasi Sammelorganisationen, die für die Tafeln einsammeln und dann quasi dieses Bindeglied dann sind, dass dann quasi nicht jeder immer sagen muss, hey, hast du was zu essen für uns? Das ist quasi in einem System ja, gut, so ähnlich war jetzt das, was ich dann gesagt habe, auch nur, dass es halt nicht für Hilfsbedürftige war, sondern halt einfach für mich, für den fetten Jona. Ja, aber das sind ja keine Sachen, die fertig gekocht werden oder sowas. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, klar, da muss man jetzt auch nicht irgendwie groß meckern, weil das sind ja einfach nur Reste. Aber das ist halt, teilweise wollen die halt echt noch viel Geld dafür haben bei dieser einen App. Okay, dann in Leipzig, dann auf jeden Fall nicht bei irgendwelchen vegetarischen Food-Wichsern mitmachen, sondern einfach das Essen dann spenden oder das Geld oder was auch immer. Organisiert euch, engagiert euch, tut irgendwas für die Welt. Die letzte Seite. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen und ich muss sagen, das ist jetzt nicht nur das Ende dieser Sendung, sondern es auch... Es ist das Ende des Langeweile-Podcasts. Es ist Deutsche, das Ende des Langeweile-Podcasts. So wie ihn es kennt. 5054 Folgen, nur Comedy am pur. Stück, eine Stunde lang, jeden Tag rausgeballert. Alles hat ein Ende irgendwann. Es war ein Bit. Ein Zusammenhang. Ein sehr, sehr langer Bit mit einer sehr, sehr schlechten Punchline am Ende. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist die letzte Folge, die ich jetzt hier aus meinem Elternhaus wahrscheinlich so aufnehmen werde. Ich sitze hier nämlich komplett in meinen Koffern und in meinen Sachen, die ich zusammensuche, auch noch morgen. Und wenn die Folge veröffentlicht wird, dann werde ich irgendwo im Zug... Du sitzt in deinem Koffer? Ja, ich sitze in meinem Koffer. Das ist im Moment undenkbare Position. Ja, das weiß ich. Also gefühlt sitze ich in meinem Koffer. Also meine ganzen Klamotten um mich herum und auch meinen Koffer und hast ja nicht gesehen. Denn ich packe nämlich zusammen und wenn die Folge veröffentlicht wird, dann sitze ich irgendwo im Zug zwischen Münster und Hamburg, denn da ziehe ich nämlich am Freitag hin. Und da fängt am Montag dann auch meine neue, fange ich mein Praktikum an. Wie süß. Find ich weiß. Schülerpraktikum oder was ist das? Ja, es ist ein Schülerpraktikum, 2 Wochen lang. Kriege ich da alles gezeigt und darf da auch alles machen. Kriegst du denn Geld dafür oder machst du das umsonst? Ich krieg für mein Schülerpraktikum Geld, glücklicherweise. Oh, das ist schön, ja, das stimmt. Irgendwie muss man ja auch die Miete bezahlen, ne? Genau, richtig. Ich als Schüler ziehe dann auch aus und dann wird der nächste Podcast, der dann hier gesendet wird, der kommt dann aus dem Norden. Dann ist es nicht mehr der Westen und der Osten, sondern der Norden und der Osten. Wir kommen uns quasi im Uhrzeigersinn immer näher. Ja, finde ich gut. Ja, ne? Das freut mich. Ey, ich habe ehrlich gesagt gar nichts mehr groß zu labern. Also von mir aus könnt ihr jetzt gerne abschalten. Also es wird hier nichts mehr passieren. Ich sag jetzt noch tschüss und dann war's das, oder, Thorsten? Ich möchte jetzt auch nicht mehr irgendwie so lange rausziehen. Du müsstest es nicht künstlich strecken. Die Folge war in Ordnung. Es gab Höhen und Tiefen, mehr Tiefen als Höhen, aber so läuft es nun mal. Es ist das Leben. Jede Podcast-Folge ist eine Miniatur Analogie des Lebens. Und wir verabschieden uns jetzt aus dem Leben und aus dem Langeweile-Podcast. Auf Wiedersehen. Bis dann. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.